1868, when steam was done, or so the railway said, kill off the iron horses and let diesels run instead. But faithful steam enthusiasts who knew he wasn't dead rallied and took over Concord engine shed. Now it's a home for flames to Oxford and St. Nigel, the rest of it too. Lindsay and Lord Nelson. Neulenkbach. Zweites Buch von Schalkmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 17. Der Leviathan. Das Nachfolgeprojekt war der Leviathan. Der Fahrplan des Reichsbahnführers sah nach erfolgreicher Jungfernfahrt des Peregrinamus, nämlich eine baldige Verlegung des kompletten Agrarsektors wie auch des produzierenden Gewerbes auf das Schienennetz vor. Dank einer schon früh stattgefundenen Überdimensionierung der Schienenmodule war es nun möglich, zukünftig auch noch größere Waggons mit teils 100 Meter breiten Plattformen zu transportieren. Diese würden dann der Landwirtschaft als Stall und Acker oder den Handelsgilden als gewaltige Marktplätze dienen. Nicht zuletzt aber würden auch Wohnkomplexe und Fabriken die Seele der Arbeiterschaft auf diese gewaltigen Plattformen verlegt werden. Bis dahin sollte es aber noch dauern. Viele Probleme und Hürden strategischer, aber auch technischer Natur mussten erst überwunden werden. Die neue Ringlinie 432b, die der Leviathan später befahren würde, zog sich nämlich durch ein sibirisches Gebirgsmassiv, das vorerst Kilometer um Kilometer abgetragen werden müsse, um schließlich den Weiterbau in Richtung eurasischen Kontinents zu ermöglichen. Letztendlich sollten nämlich über die Beringsee die beiden Kontinente miteinander verbunden werden, um einen effizienteren Rohstoffabbau durch Hochdruckharvester zu ermöglichen. Gewaltige Kranvorrichtungen in Form zahlreicher kugelgelagerter Stahlarme ermöglichten diesen Maschinen beidseits der Gleise im Umkreise von 500 Metern die Wälder zu holzen, aber auch mittels Hochdruckdüsen und sonstigen dampfgetriebenen Spezialgerätschaften an wertvolle Rohstoffe im Erdreich zu gelangen. Eine weitere vom Reiseführer sehnsüchtig erwartete technische Errungenschaft war die Fertigstellung des Gleisbauautomaten, der fortan den Ausbau des Schienennetzes selbstständig und automatisiert vorantreiben täte. Die gewaltigen Dampf- und Rauchwolken jener Maschinen waren bis über viele Kilometer erkennbar und vermochten bei Windstillstand nicht selten in ihrem Wirkungsradius den kompletten Himmel zu verdunkeln. Unermüdlich rollten die frisch gefertigten Gleiselemente von dem Fließband und wurden von mechanischen Armen in Stellung gebracht, um zeitnah in korrekter Position von wieder anderen mechanischen Armen montiert zu werden. Die Rohstoffe für die Fertigung entnahm der Gleisbauautomat teils schon selbst im Erdreich, das zuvor beseitigt hatte, wurde jedoch auch noch von externen Ostarbeitern mit Leihverträgen herangeschafft. Diese Arbeiter fuhren mit eigens dafür konzipierten, teils hausgroßen geländetauglichen Dampfschüttwegen, um die für den Gleisbau wichtigen Erze von den erschlossenen Reichsminen direkt zu den Gleisbauautomaten zu liefern. Abgebaut aber wurden jene Erze von Regimekritikern der neuen Reichsbahn. Diese sogenannten mobilitätsverweigernden Individuen, kurz MVIs, waren dazu angehalten, unter grausamsten Arbeitsbedingungen und strenger Bewachung in den Reichsminen bis zu ihrem Tode zu schuften. Mitunter kam es schon zu Unfällen oder Fluchtversuchen mit zahlreichen Toten, die selbstredend verduscht worden waren. Wen aber würde der Tod eines Mobilitätsverweigerers auch interessieren? Einen reichstreuen Reisenden bestimmt nicht. Nicht zuletzt war der Traum des Reichsbahnführers die Schaffung einer autarken Gesellschaft immerwährender Reisender aller Klassen. Diese würden, vereint unter dem glorreichen Banner der neuen Reichsbahn, diese schöne neue Welt auf ewig an sich vorübergleiten sehen. Zuvor aber galt es noch schwierige Herausforderungen zu meistern, große Hürden zu überwinden, aber auch das ein oder andere notwendige Opfer zu erbringen. Ende des 17. Kapitels, gelesen von Schalkmar.